Kapitel 46. Kim sagt: Ich bin müde. Ich bringe dich nach Hause. David sagt: Hast du keine Lust mehr zu tanzen? Nein. In einer Stunde beginnt der Tag. Ich gehe immer vor Sonnenaufgang ins Bett. Ich hasse Sonnenaufgänge. Kapitel 47. Es ist 12 Uhr mittags. Davids Handy klingelt. Aber David reagiert nicht. David schläft noch. Das Handy klingelt wieder. David nimmt das Handy. Ja? Hallo, David, sagt eine sehr aktive Stimme. Es ist Mandy. Sie fragt: Hast du Lust, mit mir an der Elbe Fahrrad zu fahren? Die Sonne scheint. David sagt: Was? Sonne? Nein, ich muss noch schlafen. Kapitel 48. Um 14 Uhr wacht David auf. Es ist Montag. Heute ist das Restaurant geschlossen. David macht das Radio an und geht unter die Dusche. Dann geht er ins Café Grande. Im Café Grande kann man bis 16 Uhr frühstücken. David bestellt das mediterrane Frühstück. Kapitel 49. Davids Handy signalisiert eine SMS. Von Kim. Sie schreibt: Hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Und dann ins Kino? PS, der Abend mit dir war schön. David ist total happy. Er schreibt: Tolle Idee. Wann treffen wir uns? Kapitel 50. Um 19.30 Uhr ist David im Café Grande. Er trägt ein schwarzes Jackett, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Nur das T-Shirt ist nicht schwarz. Es ist rot. David denkt: Hoffentlich kommt Mandy nicht in das Café Grande. Um 20 Uhr kommt Kim. Sie ist wieder total in Schwarz. Nur ein Ring ist rot. Kim sieht David an und sagt: Coole Klamotten.